was Sie auf einer grundsätzlichen Ebene verbindet, Sie haben sehr bewusst die deutsche Katastrophe zwischen 33 und 45 zur Kenntnis genommen, teilweise noch selbst erlebt und haben in Ihrem Denken und in Ihrem wissenschaftlichen Werk und als Bürger die resolute Konsequenz daraus gezogen, um sich einzusetzen für eine Entwicklung, die so etwas nicht mehr möglich machen würde. Also als Versuch aus der deutschen Geschichte zu lernen, aktiv zu werden als Intellektueller und als Akteur mit starkem Einfluss auf die Entwicklung der Bundesrepublik und ihr intellektuelles Leben. Das verband Sie, Sie waren ja auch Kollegen, Sie haben sich gut gekannt und unterschieden in anderen Hinsichten. Also Sie haben ja die Wissenschaft sozusagen aus diesem berühmten Elfenbeinturm herausgeführt, beide kann man wohl sagen. Ich habe heute nochmal nachgelesen, ich fand das in dieser Woche des Bildungsstreiks sehr interessant. 1965 hat ja Dahrendorf ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Bildung ist Bürgerrecht«. Ja, damit hat er schon in den 60er Jahren Furore gemacht und tiefe Spuren in der Kulturpolitik der Bundesrepublik hinterlassen. Er war nun wirklich alles andere als ein Fachidiot. Er war einmal der große Soziologe, dessen Bücher wir in den 60ern kontrovers lasen. Er war dann zum anderen der Politiker und Institutionenleiter von der Gründung der Universität Konstanz bis zum Oberhaus in London, Dekan in einem College in Oxford, im St. Anthony's College und vieles andere mehr. Er hat auch Berliner Institutionen viel geholfen, dem Wissenschaftskolleg beratend. Er war Forschungsprofessor im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und er war eben neben diesem Soziologe, Politiker eben auch der öffentliche Intellektuelle, der tiefe Spuren hinterlassen hat, zum Guten in den Debatten der Bundesrepublik und weit darüber hinaus, in kosmopolitisch kann man sagen, als dezidierter Liberaler. Herr Kocker, können Sie das mal ein bisschen mit Inhalt, mit Leben füllen, immer dieses Schlagwort vom liberalen Vordenker? Er hat ganz dezidiert aus dieser Erfahrung des Nationalsozialismus, der Diktatur. Er selber wurde 1944, 45 zeitweise von der Gestapo festgehalten. Er hat daraus sehr dezidiert eine Grundposition der Freiheit, wie er das sagte, entwickelt, wo es um die Akzeptanz von Vielfalt, die Akzeptanz von Konflikt auch als produktivem Element unseres Zusammenlebens, die Akzeptanz von Pluralität, Rechtsstaatlichkeit, Parlamentarismus und Ähnliches geht. Das war schon eine zentrale Position in seinem Denken. Zum anderen aber, er stammt aus einem sozialdemokratischen Elternhaus. Er hat nie vergessen, dass zur Realisierung von Freiheit auch bestimmte soziale und institutionelle Bedingungen dazugehören. Er hat nie die Position eingenommen, die kritisch in den letzten Jahren, Jahrzehnten als neoliberal bezeichnet wird, sondern er tendierte eher zu einer sozialliberalen Position. Und in diesem Zusammenhang steht dann drittens seine große Liebe zu England. Er wurde mehr und mehr überhaupt zum Engländer. Er stieß sich an manchem, was auch in der Bundesrepublik da war. Diese Art des organisierten Kapitalismus mit so viel Verabredungen und Verflechtungen, diese Durchstaatlichung unseres Lebens und anderes mehr, sodass ihm letztlich die englische Luft mehr behagte. Herr Kocker, zum Abschluss, wenn wir noch mal etwas persönlich werden wollen, in seinen Schriften kommt es ja nicht so zum Ausdruck, aber ich glaube doch in den persönlichen Kontakten, in Gesprächen mit ihm, in manchen Kleinigkeiten, er war ja ein Mensch vor allen Dingen, der auch über enorm viel Selbstironie und Humor verfügt hat. Das ist wohl wahr. Er war ein durch und durch unpathetischer Mensch. Er war sehr früh durch Amerika-Aufenthalte geprägt. Und das ging bis in seinen sehr unprätentiösen Status und Lebensführung hinein. Gern hat er beispielsweise damit gespielt, dass er sich nie auf den Computer umgestellt hat, sondern immer noch eine bestimmte Schreibmaschine, Reiseschreibmaschine mit sich trug. Und er verstand es daraus, ästhetisches und intellektuelles Kapital zu schlagen.